Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 511, an Goethe, Jena, den 29. September 1798. Ich beklage, dass wir Sie heute nicht sehen sollen. Bei dem trüben Himmel ist das Gespräch noch der einzige Trost. Ich will suchen, meinen Beitrag zum Prolog, den ich angefangen, zu beendigen, dass ich ihn Ihnen morgen Mittag vorlegen kann. Die Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs sollen Sie binnen einer halben Stunde erhalten. Leben Sie recht wohl. Unterhalten Sie sich bei dem Drama aus dem Siebenjährigen Krieg so gut Sie können. S.C.H.